3.2 Geregnet, gezeltet. Gebadet, gemacht. Gespielt, besichtigt. Geplant, übernachtet. Ich habe eine Radtour gemacht. Du hast dich an der Ostsee erholt. Er hat am Meer gezeltet.